Hallo Toulouse. Bonjour, Hambourg und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserer Jubiläumsfolge. Katrin, wir haben Einjähriges. Was? Unglaublich. Es hätte ich nie gedacht, dass wir das, dass wir das sagen. Vielleicht schon, aber es fühlt sich nicht so an wie ein Jahr. War doch erst gestern. Ja, und vor allen Dingen, Oder? wenn ich so sehe, das ist Folge 14, da haben wir wohl die eine oder andere Bonusfolge dabei gehabt. Ja, offensichtlich haben wir unsere geplante Frequenz von einmal im Monat ein bisschen überschritten, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das macht ja aber auch gar nichts, weil diesmal haben wir, glaube ich, etwas länger gebraucht als die üblichen 4 Wochen, Das stimmt. aber Weil ich im Urlaub war, genau. Und zwar 2 Wochen in den USA. Oh, das war ein teurer Urlaub, glaube ich. Die Kreditkartenabrechnung ist noch nicht da, aber die Vorschau sieht schon nicht gut aus. La la la la la la la la la la la la. Ganz, lass uns schnell über andere Dinge als Kreditkartenabrechnungen reden. Oh ja. Vielleicht starten wir erstmal mit den üblichen Themen. Das ist auch frustrierend, aber egal. Meinst du jetzt das Wetter oder die Finished Objects? Die Finished Objects und das Wetter. Also über Wetter brauchen wir heute auch nicht zu reden. Wir fangen mal mit den Finished Objects an. Ich mach's kurz, ich hab nix. Wow. Naja, ich war im Urlaub, was erwartest du? Ja, aber du hattest so viel Flugzeit, da wird ja wohl was drin sein. Ja, aber ich habe einfach beschlossen, das Strickzeug im Koffer zu lassen. Auf dem Rückflug habe ich versucht zu schlafen. Deswegen hatte ich es da überhaupt nicht mit in der Kabine. Und auf dem Hinflug dachte ich mir, ach komm, es muss auch mal irgendwie ohne Stricken gehen. Ja. Und ja, aber das war okay. Ich habe 8 Stunden lang im Flieger gesessen und 3 Spielfilme geschaut. Und ja, und es war auch mal nett dabei, nicht zu stricken, weil es ist dann doch ja auch eng irgendwie in so einem Flieger. Und es war okay ohne Strickzeug. Ja, wärst du mal im 380 geflogen? Ich kann dir noch nicht mal sagen, was es war, ehrlich gesagt. Auf dem Hinweg war es auf jeden Fall ein deutlich bequemerer Flieger als auf dem Rückflug. Der Rückflug war ein A-irgendwas, keine Ahnung, aber der war verdammt eng. Der Hinflugflieger war bequemer, aber ich habe keine Ahnung, was es für einer war. Also ein 380 erkennst du ganz einfach. Achtung, Schleichwerbung. Der hat 2 Etagen, durchgehend. Ja, nee, 2 Etagen hatte er nicht, definitiv nicht. Na gut. Nein, aber egal. Wie auch immer. Aber erzähl du hast, glaube ich, was fertig gekriegt, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, ich hätte gerne eine Laola-Welle. Nicht zu sehen im Audio-Podcast, aber egal. Im Skype-Mitschnitt. Der Freund-Pulli, dessen Ende ich ja nun schon seit, ich weiß nicht wie vielen Folgen, versprochen habe. Letztes Mal waren nur noch Fäden vernähen dran und irgendwas noch. Ich habe tatsächlich die Fäden vernäht und habe ihn überreicht und er hat auch gepasst wie angegossen und er hat so gut gepasst, also der hat sich so auf den Körper gezogen, dass nach ein paar Tagen die Ärmel sich weiter hochgezogen haben. Also der Pulli saß wirklich, der hat sich an den Körper angeschmiegt und dann, wenn man die Arme einknickt, dann zieht es ja ein bisschen hoch. Das ist ja wie auch bei Hosen, wenn man die trägt und die dann diese Sitzfalten bekommen. Und dann war er irgendwie doch noch ein paar Zentimeter zu kurz. Dann habe ich also in den sauren Apfel gebissen und habe gesagt, ja, ich sehe, dass er zu kurz ist. Und ja, ich bin bereit, da etwas dran zu tun. Ich habe ja auch noch Wolle übrig. Und dann ja, und als hättest du die Ärmel nicht schon 5-mal verändert in der Länge. Ja, darüber hüllen wir jetzt den Mantel des Schweigens. Ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich tatsächlich meine mühsam vernähten Fäden. Das ist ja ein dreifädiges Garn und ich habe jeden Faden einzeln, also ich habe das aufgedröselt und jeden Faden einzeln vernäht, weil das ja so dicke Wolle ist und wenn man das dann vernäht, da siehst du ja alles. Und dann habe ich das also wieder auseinandergeprökelt. Die Abkettkante wieder aufgemacht und habe jeden Ärmel noch um 5 cm verlängert. Und dann habe ich die Fäden wieder fein säuberlich vernäht. Und jetzt ist er aber Schön. Fertig. Auf ewig. Immer. Super. Konntest du wenigstens den Anfang an das andere Ende dran Ja, klar. Filzen? Ja, also auch beim Fädenvernähen. Ich habe beim Knäuelwechsel nicht einmal einen Faden irgendwo vernäht. Ich habe das immer schön fleißig aufgedröselt, die drei Fäden. Und jeden einzelnen auf eine unterschiedliche Länge eingekürzt und dann mit dem neuen Ende oder Anfang ja dann vom Knäuel verfilzt. Es ist 100% ja, Wolle, es ist ja Black Welch, also es ist auch eine sehr robuste Wolle, die hat sehr gut aneinander gefilzt. Und er liebt den Pulli, ja, ganz das ist wichtig. Doch fein. Ja, das ist doch toll. Super. Er hat gesagt, er könnte jetzt noch einen weiteren gebrauchen oder 2 oder 3 oder Eigentlich brauchen nur noch Strickpullis. Das ist jetzt so in Südfrankreich nicht die perfekte Bekleidung, zumindest in der einen Hälfte vom Jahr. Ja gut, den Sommer haben wir jetzt noch nicht erlebt damit, aber zumindest im Winter oder selbst wenn das jetzt die Übergangszeit ist, es gleicht angenehm aus, die Wolle. Ja, das stimmt, aber er ist ja schon recht dick irgendwie, der Pulli. Also nicht dein Ja. Freund, sondern der Pulli. Nee, beides wäre auch irgendwie Nicht, dass es hier blöd. zu Missverständnissen kommt. Nein, der Pulli ist schon recht dick, das stimmt. Also er sieht auch Ja, weil wirklich ich. aus wie selbstgestrickter Wollpulli. Ja, er ist dick und er hat kein Rippenbündchen, sondern so ein Rollbündchen. Das Ja, ich ist finde find toll, ihn er sehr ist schön und ich schön. mag auch die Farbe sehr gern. Ja, mein Freund auch. Aber es Ja, ist tatsächlich so, wundervoll. der wird wohl im Sommer nicht so viel zum Einsatz kommen. Nee, also vielleicht, wenn ihr irgendwie zelten fahrt und am Lagerfeuer abends erfriert oder so, Nee, aber passiert das nicht. wäre auch der einzige Einsatz. Nee, das halte ich auch für unwahrscheinlich, so wie ich dich kenne, aber ich glaube, für sowas könnte man ihn maximal im Sommer gebrauchen, so für, ich bin draußen in der Wildnis und muss da die Nacht überstehen ohne Schlafsack oder so. Ja, nee, passiert nicht. Nee, ne, dachte ich mir schon. Also wenn nicht die Welt Würde mich auch untergeht und wundern. wir den Tank leer fahren, dann nicht, nein. Nee, also ich hätte euch jetzt auch beide nicht so in die, wir übernachten in der Naturecke gesteckt. Natur schon, aber nicht in freier Wildbahn übernachten. Das Nein, ist das nicht mein meinte ich ja Ding. mit in der Natur Ja. übernachten. Das sehe ich bei euch beiden nicht so wirklich. Also bei mir auch nicht, aber. Nee, nee, irgendwie, das muss nicht sein. Ja, also Freundpulli erledigt, Haken dran, nie wieder. Ich schwing die Puschel, wie cool, der ist fertig. Ja, also zumindest dieser Pulli. Und dann habe ich in einem Anflug von Zwirn oder Spinnwahn am Sonntag war das, glaube ich. Erst habe ich, na gut, da sind wir jetzt schon in den Vips, aber das macht ja nichts, da greife ich einfach mal vor. Ich habe ja diese Riesentüte gute Schaflamm hier stehen, aus der irgendwann eine Decke werden soll, die auch in meinen Gedanken immer mehr Gestalt annimmt. Aber dafür muss ich erstmal die Wolle spinnen. Und da habe ich habe mir das so ein bisschen in Portionen unterteilt. Und die Portion, die ich unten liegen hatte am Spinnrad, die habe ich dann zu Ende gesponnen, also richtig schön dick, so dick, wie ich das denn kann. Sind diesmal auch nur 75 Gramm geworden. Das erste Mal waren ja 130, die erste Spule. Aber das habe ich tatsächlich fertig gesponnen, um dann den BFL-Bambuskammzug zu zwirnen. Boah. Das ist ja der, den ich vom Wollfest 2014 habe und auch da direkt angesponnen habe auf der Spindel. Aber zum Zwirnen nehme ich einfach lieber das Rad. Wir hatten da ja auch eine kleine Diskussion bei uns im Podcasting auf Deutsch Thread in der Ravelry-Gruppe mit der Diana, der Schlumpfine, die das offensichtlich genauso handhabt, Ja. die auch lieber auf dem Rad zwirnt als auf der Spindel. Na, jedenfalls hatte Stimmt, und ich. mit der du einen Pakt geschlossen hast, um mich zum Psst, Spinnen zu bewegen. Ich psst, erinnere mich dunkel. psst. Nicht Muss das sagen, hier öffentlich nicht machen, dass gegen sagen. mich intrigiert wird. Nein, das täuscht, das. Du meinst, das bilde ich mir nur ein. Ja. Okay, ich bin gespannt. La la la la la. La la la la la. Okay, du hast gesponnen. Machen Genau. wir weiter. Ich habe gesponnen und ja, wie gesagt, ich hatte dann noch ungefähr wie viel? 200 Gramm? Nee, kann das hinkommen? 100, 120, 130 Gramm. Wie viel auch immer. Keine Ahnung. Ich hatte noch eine gute Menge davon übrig und das hatte ich auf den Spindeln so nach und nach gesponnen. Das war ja auch immer mein Unterwegsprojekt. Hatte ich auch mit auf dem Spinntreff in Delmenhorst zum Beispiel. Und ich war jetzt endlich soweit durch mit dem Spinnen, hatte das dann alles liegen und habe endlich diese Fäden dann miteinander verzwirnt, zweifädig. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich denke immer, naja, Spinnen, das dauert natürlich, wenn man dann auszieht und die Fasern vorbereitet und den ganzen Kladderadatsch. Und ich denke dann immer, naja, Zwirnen, das geht ja schnell. Da muss ich ja mit der Hand nicht mehr viel machen. Das ist ja nur die Fäden zusammenführen und dann ein bisschen Drall draufgeben und das ist im Nullkomma nichts erledigt. War es dann doch nicht. Also ich muss auch sagen, es waren dann irgendwie um die 500 Meter alles zusammen. Von daher, das ist dann auch schon ein bisschen was, was man da durchs Spinnrad jagt. Und ich weiß nicht, ich habe bestimmt 3 Stunden allein gesessen und diesen Rest gezwirnt. Aber ich bin mit dem Kammzug durch. Nach 2,5 Jahren habe ich ihn endlich geschafft. Zweifädig und er glänzt genauso wie der erste Strang. Er hat so einen richtig leicht metallischen Glanz. Ich glaube, das ist das Bambus. Das ist ja so eine regenerierte Faser. Und ja, sieht einfach sehr schön aus. Die Idee ist, dass ich da irgendwann mal einen Schal draus webe. Aber kommt Zeit, kommt Rat, kommt Missetat. Ich habe es jetzt erstmal wegsortiert. Sehr gut. Ja, und dann war ich natürlich auch gleich wieder in meinem Stash unterwegs, weil ich dachte, jetzt brauche ich endlich mal was ich frei spinnen kann, ohne irgendein Ziel und nicht alles gleich dick und irgendwas, was schnell geht oder so. Und habe tatsächlich was rausgekramt. Das ist ein ziemlich voluminöser Merino-Kammzug und den würde ich gerne als dick-dünn Single spinnen und dann so, wie heißen die So Dinger einen nochmal? schwangeren Regenwurm. Ja, genau, aber wenn du das dann zwirnst, dann gibt das, ich meine, Coils. Das sind so, ja, wie beschreibe ich das am besten? Naja, wenn es dann soweit ist, dann sage ich einfach Bescheid und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ich das beschreibe und dann gibt es vielleicht auch ein Foto. Ja, das hilft ja meistens. Ja, aber so viel zu meinen fertigen Projekten. Ist doch schon mal nicht schlecht, Ja, zwei Projekte und würde zwei ich sagen. wirklich große Projekte. Okay, ich habe sie nur beendet, aber Ja. immerhin. Wie sieht's denn an Siehst du, ich habe deiner... nichts. Ja, das ging mir die letzten Male auch so. Wie sieht's denn aber an Naja, deiner an Work in meinen. Progress-Front aus? Da sieht es einen Hauch besser aus. Ich hatte letztes Mal ja von drei verschiedenen Projekten berichtet. Ich habe auch tatsächlich an allen dreien ein bisschen gestrickt, aber tatsächlich nicht super duper viel, weil ich die ersten beiden Aprilwochen im Büro relativ viel um die Ohren hatte, halt so kurz vorm Urlaub, und das Wochenende direkt davor hatten wir noch Besuch von meinem Bruder mit Familie, und Besuch mit kleinem Kind ist tatsächlich nichts, was viel freie Strickzeit lässt, weil wir viel auch unterwegs waren, viel Sightseeing gemacht haben. Und ja, insofern habe ich da nicht so viel gestrickt, aber da ist ein bisschen die Mütze, die Baustabini gewachsen, die ich ja für die Shetland Wool Week sozusagen vorbereite. Und die beiden anderen Projekte, das Polarity, das ist im Urlaub ein Stück gewachsen. Das ist ja ein dreieckiges Tuch, was mit zwei verschiedenen Farben gestrickt wird, immer vier Reihen mit der einen und vier Reihen mit der anderen Farbe. Und es sind sozusagen durch Hebemaschen entsteht da so eine Art Gittermuster. Und ja, das war mein Mindless-Projekt für im Urlaub. Also wenn ich irgendwo öffentlich gestrickt habe, dann habe ich das gemacht oder beim Autofahren oder so. Und in Ruhe im Hotelzimmer habe ich am Duro weiter gestrickt. Das ist dieses Tuch von Lucy Haake mit den zweifarbigen, jetzt hätte ich fast Kabeln gesagt, mit den zweifarbigen Zöpfen, die so ein Dreieck oder vielmehr so ein V bilden und wo dann hinterher noch ein kraus oder glatt rechts gestricktes V zwischenkommt. Da habe ich jetzt immerhin 3,5 von 7 Quadraten fertig, die hinterher dieses V bilden. Und wenn das vierte fertig ist, kommt der spannende Teil, weil die ersten vier Quadrate strickt man alle einzeln von innen nach außen, und dann hinterher verbindet man sie durch andere Quadrate, die man von außen nach innen strickt und dadurch eben die fertigen Quadrate miteinander in Verbindung bringt. Und ja, wenn das nächste halbe Quadrat fertig ist, kann ich damit anfangen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, wie das dann klappt und ob das klappt. Aber da hast du ja Genau, aber dann das war's. wirklich Fortschritt gemacht, weil als du das letzte Mal hier warst, warst du, glaube ich, beim zweiten Quadrat, oder? Genau, ja, ich habe ein ganzes Quadrat geschafft im Urlaub und sogar mehr. Also ich glaube, das zweite habe ich fertig gestrickt im Urlaub, und das dritte habe ich dann angefangen und fertig gestrickt. Und ja, das geht dann halt abends im Hotelzimmer ganz gut. Da ist dann ja keiner, der stört. Mein Mann stört es nicht, wenn ich stricke, und nebenbei können wir uns ja weiter unterhalten. Und insofern, er hat dann manchmal gelesen oder Hörbuch gehört oder sowas, und dann konnte ich mich voll auf meine Zöpfe konzentrieren und vor mich hin zopfen. Wobei unterhalten bei dem Muster schon wirklich eine Leistung ist. Ja, es sind ja auch immer wieder jede zweite Reihe ist ja fast nur glatt rechts mit ein bisschen abheben. Also das geht dann schon wieder. Also ich kann nicht in jeder Reihe gut reden, aber in einigen kann man schon sich zumindest unterhalten. Also jetzt nicht intensive Diskussionen vielleicht, aber so normale Gespräche gehen schon ganz okay. Aber auch nur mit einer Person, die damit völlig zufrieden ist, wenn ich sie nicht die ganze Zeit angucke, sondern auf meine Finger gucke. Aber dann müsst ihr ja schon richtigen Rhythmus einüben. Also solange wie dein Mann dann reden darf, so, die Reihe ist vorbei, jetzt bin ich dran. Ach, das klappt schon irgendwie. Zur Not muss ich halt mal das Strickzeug in den Schoß legen und warten mit dem Weiterstricken. Das geht schon irgendwie. Aber es war produktiv, würde ich sagen. Aber ja, es ist nichts fertig geworden eben. Naja, macht ja nichts. Genau, aber ich hatte ja andere Abenteuer. Aber willst du noch, bevor ich in meinen Monolog ausbreche, über die Urlaubserlebnisse? Ja, klar, also gute Schaflamm, das hatte ich ja schon erzählt, da habe ich eine kleine Spule von voll bekommen. Dann war ich über Ostern ja in Hamburg und da habe ich seit einiger Zeit auch ein Spinnrad stehen und da hatte ich mir ganz fest vorgenommen, einfach auch entspannt zwischendurch ein bisschen zu spinnen. Ich habe so drei Projekte, habe ich festgestellt, die ich extra in Hamburg liegen habe. Und einer davon ist ein Regenbogenkammzug, den ich aus einem D-Stash über Ravelry bekommen habe. Und da habe ich ganz gut Fortschritt gemacht. Ich kann das dann natürlich immer nicht messen und wiegen und fotografieren, weil messen und wiegen, dafür hatte ich nichts dabei. Und fotografieren, dafür war es einfach zu dunkel. Das Wetter war bescheiden. Ja, das ist wohl wahr. Wobei ich war ja nicht hier, aber ich habe es mitbekommen. Ja, es war, ich bin wirklich hier bei 20 Grad und Sonnenschein losgefahren, blauer Himmel und in Hamburg angekommen bei um die 10 Grad und Dauerregen mehr oder weniger. Also vielleicht wirkt das jetzt im Rückblick auch noch schlimmer, als es war, aber es war wirklich schlimm. Und Ja. dann habe ich, also ich habe diesen Monat aber einfach nicht viel Zeit gehabt, muss ich dazu sagen, arbeitsbedingt. Aber ich habe fleißig an meinem Omshawl weiter gestrickt. Ich nutze weiterhin die Anleitung eher so als grobe Anregung, weil dadurch, dass ich viel Restwolle benutze, kommt das mit den Mengen alles nicht so hin, habe ich festgestellt. Und meine Maschenprobe ist natürlich auch ganz anders, aber ich halte den mal hier in die Kamera. Also ich habe die vier Farbstreifen. Ich habe den einen Fair-Isle-Teil, der bei mir aber ein bisschen anders aussieht aufgrund der wenigen Restmenge von einer Farbe. Und ich bin jetzt so in diesem glatt ist es ja auch nicht, da ist immer so ein Garter Ridge mit drin, aber in dem relativ entspannten Teil in der Hauptfarbe und es macht gut Fortschritt. Es wärmt auch schon ganz gut, habe ich Oh. festgestellt und ich freue mich richtig darauf, wenn das fertig ist. Also einfach, weil ich mit der Farbkombi total glücklich bin und das ist jetzt auch so ein Mindless-Projekt. Wie gesagt, es ist im Wesentlichen glatt rechts mit einer Garter Ridge alle sechs Reihen. Das kann ich sehr gut neben allem herstricken. Geht ohne Ja, Probleme. das denke ich mal. Ja, du hattest es ja auch schon in MMM gepostet, meine Sprachstörung heute. Ja, ich bin erst gestern aus dem Flieger gestolpert. Mein Zeitverständnis ist irgendwie noch nicht ganz richtig und meine Sprachsteuerung scheint auch noch irgendwie nicht ganz im Jetzt und Hier angekommen zu sein. Nein, ich habe es schon als Foto auf MMM gesehen und gedacht, ja, das sieht doch schon deutlich gewachsen aus. Ja, also beim Fair Isle muss ich mich immer noch ein bisschen konzentrieren. Da hatte ich auch so einen ganz blöden Fehler drin. Habe ich dann natürlich, also es war am Anfang der Reihe, dann habe ich die Reihe zu Ende gestrickt und auf der Rückreihe, wo man, also bis man dann wieder an dem eigentlichen Anfang ist, da ist ja die Rückreihe auch schon fast komplett gestrickt, habe ich festgestellt, dass ich mich um eine Masche verhauen hatte. Oh, durchgehend. Ja, also ich habe an einer Stelle, das ist ja so ein, ja, was ist denn das eigentlich? So eine schräge Linie, so ein. Nee, ein Chevron ist es nicht. Ja, wie so ein Pfeil wirkt es. Und das sind immer zwei Maschen in jeder Farbe, also zwei Hauptfarbe, zwei Kontrastfarbe, zwei Hauptfarbe, zwei Kontrastfarbe. Und ich habe an einer Stelle drei Maschen in der Hauptfarbe gestrickt. Da hilft ja dann auch alles nichts. Da kann man einfach nur wieder die zwei Reihen ribbeln. Ja, schön. Dachte ich auch so. Aber ich bin drüber hinweggekommen und jetzt geht's wieder weiter vorwärts. Bin auch mit den Farben, wie gesagt, total zufrieden und freue mich darauf, wenn das fertig ist. Ich bin jetzt bald bei der Hälfte. Ich würde dann kurz vor der Hälfte das mal waschen und spannen, um zu sehen, wie sich die Maschenprobe verändert, weil es geht ja darum, dass es zwei Quadrate aneinander sind sozusagen. Und dann muss ich ja auch schauen, dass es wirklich Quadrate sind. Sonst funktioniert die ganze Konstruktion nicht. Und dann kann ich das in dieser großen Maschenprobe sozusagen einmal ausmessen und dann gucken, wann ich mit den Knöpfen anfange. Ja, ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ich bin total im Pinkwahn, total gerade, also ich weiß auch nicht. Also so Jo. dieses kräftige Pink, weißt du, so. So wie die Tunika, Ich die mich weiß ja. verlassen hat. Ich sehe es ja. Ja, schön. Nee, es ist definitiv nicht meine Farbe, aber dir steht sie sehr gut. Es wäre ja auch noch schöner, wenn wir plötzlich in allen Farben im gleichen Schema landen. Wir kommen uns ja immer schon bei Blau ins Gehege. Ja, aber das halten wir gerade noch aus. Ja, das geht. Ja, aber das Sehr schön. war es dann auch von meinem Work in Progress, von meinen Projekten, die ich in Arbeit habe. Dann würde ich sagen, Bühne frei, erzähl uns doch mal, was du die 2 Wochen gemacht hast. Naja, also ich werde, glaube ich, besser nicht über die vollen 2 Wochen reden, sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Und ich glaube, bis dahin haben dann auch alle Hörer und Hörerinnen aufgegeben. Also ich war 2 Wochen in den USA im Urlaub, das ist die Kurzvariante. Und wir haben angefangen über Ostern in Boston, wo mein Mann beim Boston Marathon mitgelaufen ist. Und ja, irgendwie war so mein Gedanke, wenn wir schon für den Marathon in die USA fliegen, dann muss dieser Urlaub doch irgendwie für mich auch einen Anreiz haben, außer Urlaub zu sein. Und habe also, bevor wir die Flüge gebucht haben, geschaut, was gibt es so für Veranstaltungen. Und bin auf das Connecticut Sheep and Wool Festival gestoßen, was der Connecticut Schafzuchtverband jedes Jahr am letzten Samstag im April veranstaltet. Und dachte mir, naja, das klingt doch nicht schlecht, dann nehmen wir das mit und haben die Rückflüge entsprechend gebucht, dass es gepasst hat. Und ja, gegen Ende letzten Jahres kam dann auch noch Stitches United dazu. Die Stitches Serie, kann man ja fast sagen, wird von der Firma XRX, also XRX, veranstaltet. Stitches West, Stitches East, Stitches, weiß ich nicht was, North Texas, South, irgendwas. Also da gibt es ganz viele verschiedene. Und ja, weil, wie ihr schon merkt, es ist eine Firma, die das veranstaltet. Es ist eine recht kommerzielle Veranstaltung. Dafür ist sie aber auch sehr professionell aufgezogen. Die war witzigerweise nur 20 Minuten Fahrt von diesem anderen Festival entfernt und eben am gleichen Wochenende, sodass ich gedacht habe, naja, also 2 Wollveranstaltungen am gleichen Wochenende, das ist ja klar, dass ich beide mitnehme. Da ist ja die Und Frage, wer zuerst da war. ja, keine Ahnung. Also ich habe es jetzt mal, ich habe heute Nachmittag schon einen Blogpost geschrieben, wo ich auch ganz viele Bilder und Links noch reingepackt habe. Also wer Bilder sehen möchte von den unseren Zuhörerinnen und Hörern, der Blogpost ist in den Shownotes verlinkt und da findet ihr ein paar Bilder und ich glaube noch mehr Text, als ich hier erzählen kann. Und da habe ich es BOGO genannt. Das war die, wie wir festgestellt haben, scheinbar übliche Abkürzung für Buy One, Get One Free. Ich sage, naja gut, ich habe jetzt nicht ein Wollfest umsonst bekommen, aber wenn man schon mal da ist und Mietwagen und Unterkunft hat, dann ist es eigentlich egal, ob man zu einer oder zu 2 Veranstaltungen geht. Ja. Und insofern, ja, habe ich das mal als Buy One, Get One Free interpretiert. Und ja, was habe ich alles erlebt? Wir sind zuerst auf der Stitches United gewesen. Also mein Mann ist auch mitgekommen. Er war zum einen neugierig und zum anderen hat er gesagt, was soll ich sonst Spannendes tun? Den ganzen Tag alleine rumdaddeln ist auch langweilig. Und so ist er mitgekommen. Und ja, das war ganz spannend. Diese Stitches-Veranstaltung ist tatsächlich kommerziell und groß. Sie fand statt im Convention Center, also so eine Art Messe- und Kongresszentrum, also eher Kongress als Messezentrum. Und ja, es war ein recht großer Saal, der, ich sag mal, zu 3 Vierteln mit Ständen gefüllt war. Im restlichen Viertel waren noch so kleine, nach oben offene Räume abgetrennt, wo noch kleine Kurzkurse stattgefunden haben. Oh, schweres Wort. Und darüber hinaus gab es aber auch noch ganz viele andere Kurse, die dann in richtigen Klassenräumen waren. Die habe ich allerdings dann tatsächlich nicht besucht, weil die mir deutlich zu teuer waren. Also die werden sozusagen nach Stunden der Dauer abgerechnet, anders als Kurse bei uns, die ja teilweise eher auch vom, ich sag mal, Preis des Kursleiters abhängen, war das wirklich gefühlt ungefähr 100 Euro, nee, $100 pro Stunde. Und naja, mich hat nicht wirklich was gereizt. Und das, was ich halbwegs spannend fand, waren dann Kurse, die wirklich über 6 Stunden gingen. Und ich dachte mir, nö, also nicht 600 Euro oder Dollar für einen Kurs ausgeben, das fand ich bisschen arg teuer und habe dann beschlossen, das muss nicht so sein. Wobei Und ich ganz überrascht bin, weil die Amerikaner haben da, glaube ich, auch ein anderes Verhältnis zu den Preisen, oder? Also, das ist ja schon ein bisschen her, dass völlig, ich in also Amerika war, aber ja. nein, also es war tatsächlich, die Wolle war auch relativ teuer. Und das sozusagen das Konferenzhotel war das an das Convention Center angegliederte Marriott Hotel, wo dann die Preise für die Teilnehmer bei, ich weiß nicht, 150, 160 Dollar pro Zimmer lagen. Wow. Wo wir dann gedacht haben, naja, wenn das schon der Sparpreis ist für Konferenzteilnehmer, das geht günstiger, weil nach 2 Wochen Urlaub muss man dann nicht noch 150 Euro die Nacht zahlen. Und daraufhin haben wir einfach ein Hotel am anderen Ende von Downtown Hartford genommen. Es waren 20 Minuten Fußweg und ja, wir haben die Hälfte bezahlt, so ungefähr. Also das Zimmer war völlig okay und ja, es war halt nicht 50 Meter entfernt vom Eingang, aber herrje, ich kann mich ja auch bewegen. Ich bin ja schließlich nicht mit einem Auto verwachsen, wie das bei vielen Amerikanern so zu sein scheint. Ja. Genau. Ja, was habe ich? Also es gab jede Menge Aussteller. Ich glaube, ich fange nicht an, groß aufzulisten, sonst wären wir hier nicht fertig. Was ich ganz spannend fand, sie hatten zwischen den Standreihen eine Stelle als Playground, also als Spielplatz irgendwie ausgewiesen, wo dann Stitches United, der Name sagt schon. Also es ging eben darum, dass verschiedene Handwerks oder Handarbeitsarten zusammengefasst wurden. Es war wohl so die erste United, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es ging nicht nur um Wolle und Stricken und Häkeln und sowas, sondern es ging explizit auch um Weben, um Nähen, um Quilten, um ich weiß nicht was. Und man konnte auf diesem Playground eben alles ausprobieren oder sich zumindest eine theoretische Kurzeinführung geben lassen oder so. Und ich habe dann tatsächlich auch mich 2, 3 Mal an den Webstuhl gesetzt und da ein bisschen vor mich hingewebt, was ich total spannend fand. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, so ein Vierschäftig heißt das. Vierschäftigen, Ja. glaube ich. Und das war ganz spannend. Das war lustig. Und dann, als ich dann zum zweiten Mal an den Stand kam, meinte ich, oh, das hat so Spaß gemacht, darf ich noch mal? Weil es war sonst keiner. Da meinten die, ja, klar, mach nur. Und dann setzte ich mich da hin und meinte, oh, du brauchst ja jetzt keine Anleitung mehr, dann gehen wir schnell einen Kaffee trinken. Und dann saß ich da allein an diesem Webstuhl und dann kamen plötzlich Heerscharen von Frauen an die Freien, oh, das sieht aber spannend aus. Und ich saß dann nur so, Entschuldigung, ich kann euch jetzt nicht wirklich viel erzählen. Ich habe die Einführung gekriegt und dann sind die beiden abgehauen. Dann haben die sich totgelacht und haben mir zugeguckt. Das war sehr lustig. Genau, aber ich habe gleich beschlossen, ich muss einen Webkurs machen und ja, das passiert dann vielleicht Ich kann da demnächst im das Rest dieses Jahres. Eiderstedter Garnkontor sehr empfehlen. Ja, ich weiß, das hast du schon erwähnt, aber die haben einen Kurs im Herbst, aber an dem Wochenende habe ich schon 2 Konkurrenzveranstaltungen, da kann ich definitiv nicht, aber ich habe herausgefunden, dass eine von unseren Hamburgerinnen hier auch webt, also von der wir wissen, dass sie weben, dass sie auch Kurse gibt. Das hat mir Nico zwischendurch erzählt und Okay. insofern werde ich mich am Freitag bei der Knit Night da mal in ein Gespräch stürzen und nachfragen. Also ansonsten kannst du bei Uli bestimmt auch einfach mal nachfragen, ob sich da irgendwas organisieren lässt, weil das Tolle ist ja, Ja, dass man da klar. auch alles mögliche an Materialien vor Ort hat. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, hier in Hamburg wäre ja auch einfach. Ja. Und Das hätte auch durchaus Vorteile. zu spinnen gab's da nichts auf dem Playground? Tatsächlich nicht, nee. Na Mensch, sowas aber auch. Nee, also es gab an einzelnen, also es gab auch nicht viel, also da gab es tatsächlich wenig Spinnfasern auch. So vereinzelt würde ich sagen, aber da war tatsächlich nicht so viel. Auf der zweiten Veranstaltung deutlich mehr. Was witzig war, was ich hier in Deutschland noch nicht so erlebt hatte, sie haben tatsächlich so eine Art Tombola gemacht. Das heißt, man konnte immer an dem einen Tag seinen Namen in so einen Tombola-Topf werfen und am nächsten Tag wurden dann aus diesem Topf Preise gezogen. Und sie haben dann tatsächlich irgendwie so gefühlt stündlich einen Namen gezogen und man hat dann was gewonnen. Und ich habe tatsächlich auch an dem Samstag was gewonnen. Oh. Genau, und das war ein Gutschein von einem der Stände und da habe ich mir eine Knallwolle aussuchen dürfen. Ah. Genau, und zwar war das bei Night Owl Fibers, also Nachteule. Und das war, die hatte ganz viel Wolle, die so zauberballmäßig handgefärbt, aber außer wie ein Zauberball, aber eben handgefärbt. Aber es waren alles so Pastell- und Pudertöne, wo ich so dachte, nein. Aber sie hatte dann auch noch ein paar andere Wollqualitäten und Färbungen dabei. Und da habe ich mir dann was in DK-Stärke ausgesucht, oder? Ich weiß nicht. Also dran steht Aran, aber es sind irgendwie 180 Yards, also irgendwie 160 Meter oder so. Also ich denke, es ist. Mal gucken, ich werde das nochmal. Also ich habe schon in meinen Stash eingepflegt und das war ein Braunton, wie nicht anders zu erwarten. Nein, sie hatte ein wunderschönes Orange-Rot-Gemisch, aber das hatte sie nur fertig verstrickt als Mütze da. Davon hatte sie keinen Strang mehr, aber das hätte ich sofort genommen. Aber die fertige Mütze durfte ich natürlich nicht auswählen. Aber das war ganz cool. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe einen relativ, naja, kurz, also einen dreiviertelstündigen Vortrag von Franklin Habit gehört. Von dem hat ja vielleicht auch der eine oder die andere schon mal was gehört. Das war höchst unterhaltsam. Der hat was zum Thema kreativer Prozess erzählt. Das war, ja, das war wie gesagt unterhaltsam. Also ein bisschen erzählt so das Leben des Designers, wie sich das alle vorstellen. Man wacht in seinem Traumschloss auf und magisch erscheint das Frühstück am Bett und so weiter. Und dann hat er im Gegensatz dazu die Realität beschrieben. Also er hat das schon echt gut gemacht und hat so ein bisschen zitiert aus Briefen, die er oder auch andere Designer von ja, Leuten bekommen, die dann versuchen, diese Designs zu stricken. Und er meinte, das Highlight war definitiv eine E-Mail, in der dann stand, ja, tolle Anleitung, ich bin jetzt bei den Ärmeln angekommen. In der Anleitung steht aber nicht, wie viel Ärmel ich stricken soll. Darf ich an dieser Der war Stelle über Boden. die Amis herziehen? Ja, wahrscheinlich. Und er meinte, was man in diesem Moment tun möchte, ist antworten, wie viele Arme haben Sie denn? Aber das ist Aber wirklich das so tut man eine. natürlich als wohlerzogener Designer nicht. Nee, das ist aber auch wirklich so eine klassische Ami-Frage. Die wollen wirklich alles vorgekaut haben. Also wenn Ja. man amerikanische Anleitung liest, da ist, da steht dann im Zweifel drin, wie viele Ärmel man stricken soll. Da, wo Ja, der oder wahrscheinlich. die deutsche Strickerin einfach den gesunden Menschenverstand walten lässt, im Ja. Allgemeinen, da wollen die Amerikaner an die Hand genommen werden. In der Tat. Und er hat auch noch von einem anderen Brief erzählt oder andere E-Mail. Da ging es um eine Anleitung, die irgendwie, ich glaube, sogar als Vereil oder Intarsia gestrickt wird. Also wirklich jetzt nichts so Anfängerprojektmäßiges. Und dann kam da wohl hinterher auch eine E-Mail so: Ich bin jetzt fertig mit Stricken, aber die Wollknäule sind noch an der Mütze. Was mache ich denn jetzt? Nein. Da steht nicht, was ich da, also nach dem Motto: Da steht nicht, ja, Wolle abschneiden und Fäden vernähen. Also, Ja. das sind dann die Momente, wo ich dann echt dachte, so, oh gut, dass ich den Job nicht habe. Ja. Also, wie gesagt, das war ein sehr unterhaltsamer Abend. Was wollte ich noch dazu erwähnen? Ja, und ganz cool war der Freitagabend. Da habe ich zusammen mit meinem Mann teilgenommen an Fashion Show und Dinner. Ja, das war irgendwie, wo ich dachte, was ist eine Fashion Show? Also, was ist eine Naja, Fashion eine Show im Modenschau. Zusammenhang mit einer. Ja, eine Modenschau, aber im Zusammenhang mit einer Strickveranstaltung. Und es sah dann so aus, dass tatsächlich da sechs Models angeheuert wurden, die diverse Dinge über den Laufsteg getragen haben. Und es waren Strick-, Häkel- und Nähdesigns, jeweils von den Sponsoren der Veranstaltung, entweder aus deren Wolle oder aus Wolle, die man bei denen kaufen kann oder weil sie sie selber designt haben. Oh, hier habe ich gerade falsch gestrickt. Sofort zurück. Und es waren so ungefähr 60 Modelle, die da über den Laufsteg gegangen sind. Das war schon ziemlich cool und man konnte relativ gut sagen, okay, das möchte ich mir vielleicht nochmal näher angucken. Und dann haben sie dazu auch so ein Faltblatt ausgeteilt, wo drin stand, in welcher Reihenfolge das kommt, wer der Sponsor ist, was das für Wolle ist, was das für ein Design ist, wie das heißt, wer der Designer ist. Also wirklich informativ und hilfreich. Und ich habe daraufhin ein bisschen meine Queue gefüllt. Ich muss sagen, das finde ich auch total hilfreich, weil, also es ist ja mit Reverie alles besser geworden, weil Ja. Projekte oder Anleitungen, die man sieht, weil man die dann auch mal aus anderen Winkeln fotografiert sieht. Das ist schon mal deutlich besser, aber häufig sind es eben doch gestellte Fotos und auf so einer Modenschau sieht man dann, wie sich das Teil wirklich in Bewegung verhält. Weil, ich meine, wer steht den ganzen Tag mit den Armen in den Hüften gestützt rum? Ja, in der Tat. Und es war so witzig, dann waren irgendwelche Tücher und irgendwie so ein riesen Lace-Schal, so ein kreisrunder, der wirklich irgendwie wahrscheinlich mehr als 1,80 Durchmesser hatte, weil das Model musste ihn umschlagen, um nicht Wow. draufzutreten, so ungefähr. Und dann meinte der Moderator nur so, ja, dreh dich noch mal um und zeig uns das Ding noch mal von hinten. Und du sahst wirklich im Gesicht von dem Model, wie jetzt, ich soll mich umdrehen, ich wollte mich von hinten sehen. Aber es war mir so, ja, weil der Schal liegt auf deinem Rücken. Es war wirklich so, nein, wir wollen nicht dein Gesicht sehen, wir wollen das Tuch sehen. Das war echt so süß. Das war echt, also das fand ich eine sehr coole Idee, das so zu machen. Und ja, danach gab es ein Dinner, ein Drei-Gänge-Menü und man saß halt an so 10-Personentischen. Und das war auch super nett, weil man da eben auch gut mit Leuten ins Gespräch kam. Und es war lustig, weil dadurch, dass wir wahrscheinlich mit die einzigen Europäer oder Deutschen waren, haben sich hinterher auch alle, die sich mit uns unterhalten haben, auch daran erinnert und wiedererkannt, weil wir eben ja anders waren als die anderen, mit denen sie sich unterhalten haben. Das war total nett. Da muss ich ja mal drauf Und das. achten bei den amerikanischen Podcasts, die ich höre, ob irgendjemand die Deutschen erwähnt. Vermutlich nicht, weil Podcaster haben wir tatsächlich keine getroffen. Irgendwie. Ich wollte eigentlich Boston Jen treffen auf diesem zweiten Festival, aber dadurch, dass es da keine Namensschilder gab und es doch irgendwie etwas unübersichtlich war mit 5 Scheunen und 4 Zelten, sind wir vermutlich irgendwo aneinander vorbeigelaufen, ohne uns wirklich zu sehen. Es gab keinen dezidierten Treffpunkt oder so. Naja, und sowohl bei der Fashion Show als auch nach dem Dinner wurden nochmal weitere Sachen von den Sponsoren verlost. Also bei der Fashion Show wurden dann jeweils so Sets aus der Anleitung zum eben gezeigten Teil und der dazu passenden Wolle verlost. Nach dem Dinner war dann tatsächlich so, dass sie auch nochmal irgendwie 10, 20 Preise in die Menge gehauen haben. Da wurden aus so einer Schüssel halt die Namen der Anwesenden gezogen und wer nicht vor Ort war, hatte da dann eben auch Pech und kriegte das nicht und dann wurde der nächste Name gezogen. Das ist aber Aber okay. wir haben. Ja, aber das fand ich auch, und das war auch ein ziemlicher Hype. Und es war auch so, wenn ich euch nicht sofort schreien höre, ziehe ich den nächsten Namen. Und die Leute sind da wirklich fast vom Stuhl gesprungen vor Begeisterung, weil sie da jetzt was gewonnen haben. Also wäre ich wahrscheinlich auch, aber also bis auf das Reisebügeleisen von Clover, was ich nicht hätte gewinnen wollen. Um es A brauche ich kein Reisebügeleisen und B wollte ich kein Bügeleisen mit nach Hause nehmen. Aber es wäre doch ein Reisebügeleisen gewesen. Ja, super. 2 Tage bevor ich nach Hause fliege, brauche ich dann auch kein Bügeleisen mit mehr. Zumal das Hotelzimmer eins gehabt hätte. Nein, aber es war sehr lustig. Aber Clover hat tatsächlich echt auch großzügig gespendet und nochmal so ein Stricknadelset für $200 und ein Häkelnadelset für $80. Also die haben da auch gut reingebuttert. Also das war nicht schlecht. Ja, Naja, ich aber glaube, das. als Sponsor und wenn du dann wirklich so eine kommerzielle Firma bist und nicht einfach nur ein Handwerker oder so, da hast du natürlich auch ganz andere Ja. Mittel. Ja, klar. Und also die haben auch das entsprechende Budget. Also kein Wunder. Aber es war schon irgendwie ganz cool, das zu sehen. Und auch, also was darüber ging. Und am nächsten Abend war noch so ein Dinner, wo auch noch Dinge verlost wurden. Also das, und da war dann wohl auch Student-Modenschau. Also sprich, die Teilnehmer konnten irgendwie, das habe ich aber nicht so richtig verstanden. Ich habe nur online schon ein paar Bilder dazu gesehen. Da sind dann wohl wirklich die Leute, die teilgenommen haben am Dinner, mit ihren eigenen Strickstücken über den Laufsteg. Das war bestimmt auch nicht uninteressant zu sehen, wer da so was strickt, weil dann kamen auch einige Leute, ja, du hast so ein tolles Tuch rum, das musst du aber morgen zeigen. Ich sehe, ja, ich bin aber morgen nicht dabei. Insofern so, schade eigentlich. Ja, also das, aber dafür war es dann eben auch für ein Abendessen doch ein bisschen teuer, um das gleich doppelt zu buchen sozusagen. Ja. Aber die Stimmung war da sehr cool und also das war halt sehr amerikanisch, fand ich von der Stimmung her. Genau, und am nächsten Tag, also es waren der Donnerstag und der Freitag in diesem Convention Center und den Samstag haben wir dann den halben Tag verbracht, ein bisschen außerhalb von Hartford. Auf einem Gelände, ja, so ein Farmgelände letztendlich. Da waren 4 oder 5 Scheunen und ein etwas größeres und ein paar kleinere Zelte. Und da waren dann eben, ja, so, das ist jetzt, ich würde nicht sagen, das komplette Gegenteil, aber es war halt der Schwerpunkt eher auf handgefärbt oder wirklich auch ungefärbte Wolle direkt vom Erzeuger oder zumindest nah dran am Erzeuger und zum Teil auch noch völlig unverarbeitete Wolle, vielleicht gerade noch gewaschen oder so. Also wirklich total anders. Da gab es auch Spinnräder zu kaufen und Spinnenkurse und Spindeln zu kaufen. Und ich habe immerhin Fotos von Spindeln gemacht. Und ich glaube, mein Mann hat auch Spinnräder fotografiert. Du nimmst dir die Zeit, die du brauchst, um dich dem Thema Ja, zu nähern. ich sehe schon, wir arbeiten da dran. Nein, nein, ich glaube, das passiert so schnell nicht. Dann haben wir eine Schafschur gesehen, die haben alle halbe Stunde ein Schaf geschoren. Und es Ach, gab lebende Mist. Schafe in dem. Hast du dich verzählt? Nicht verzählt, ich habe die ganze Reihe mit 139 Maschen als linke Reihe gestrickt. Dabei hätte ich einfach eine rechte Reihe stricken können. So viel dazu. Ja, schade. Immerhin war mein Vortrag offensichtlich spannend. Bist noch nicht weggedämmert. Genau, nein, also das war echt cool. Und wie gesagt, in der Scheune, wo die Schafschur war, gab es auch lebende Schafe und ein paar Lämmchen. Und also es war echt total niedlich da. Und draußen gab es eine Vorführung mit Schafen und einem Hütehund, einem Border Collie. Also das war auch jetzt nicht so, wie man das aus dem Film Schweinchen Babe kennt, wie das bei so Wettbewerben ist. So die Schafe marschieren in Reih und Glied irgendwo hin. Und das war eine Dame, die tatsächlich als Schäferin arbeitet und die hat einfach so ein bisschen erzählt, wie man mit Hunden arbeitet, wie man sie dazu bringt, dass sie eben die Schafe hüten oder zusammentreiben oder was auch immer sie da tun sollen. Und die hat ganz viele Anekdoten erzählt. Und das war jetzt nicht so eine strukturierte Vorführung, aber es war super spannend, ihr zuzuhören und auch sehr beeindruckend zu sehen, wie sie drei Worte zu diesem Hund sagt und ja die Schafe genau dahin bringt, wo sie die haben wollte. Also das war schon cool zu sehen, aber jetzt nicht so ein Formationskram oder so. Aber trotzdem ganz spannend. Also wenn Schafe anfangen, Genau. Informationen zu tanzen, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Naja, aber ich glaube, es gibt da ja tatsächlich so Hütehunde-Wettbewerbe, wo das passiert. Die habe ich dann noch nicht gesehen. Keine Ahnung, also in live habe ich es auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, völlig aus der Luft gegriffen ist es nicht, was da in diesem Schweinchen namens Babe-Film vorkommt. Das muss ja auf irgendwelchen wahren Tatsachen beruhen. Dass Das es ist so, ein also nicht, dass es ein Schweinchen gibt, was Hollywood-Film. das tut. Nein, aber dass es solche Wettbewerbe gibt, glaube ich schon. Das Ja. traue ich den Amerikanern durchaus zu. Na Also. gut. Wer so einen Präsidenten wählt. Ja, das auch. Müssen wir den Das Teil nachher war. rausschneiden? Ich glaube nicht. Mehr haben wir ja noch nicht gesagt. Genau, was wollte ich sonst noch sagen? Also es gab so eine Handvoll, ich sag mal, normaler Handfärber auch dort, die eben auf eher ja, Industriewolle gefärbt haben, aber das meiste waren tatsächlich Leute, die mit ihrer eigenen Wolle gekommen sind und die meisten davon war, also nicht die meiste, aber vieles davon war auch ungefärbt. Also das war ganz cool. Ich habe insgesamt auch lass mich kurz rechnen. Ich habe 7 Knäuel, 8 Knäule Wolle mitgebracht. Davon sind 4 ungefärbt. Also das finde ich ist schon eine ganz gute Quote. Also ich habe mich tatsächlich dann auf vor allem auf lokale Wolle beschränkt und die weitestgehend ungefärbt genommen, weil ich dachte, die kriege ich hier halt am wenigsten oder da lohnt es sich dann halt, finde ich immer, das Porto nicht zu zahlen, um mal an 2 Stränge Wolle zu kommen. Und ja, aber es gab auch irgendwie Taschen und Anhänger und was nicht alles. Ein Stand mit Ahornsirup, wo man probieren konnte. Also das Ich war liebe so ein Ahornsirup. bisschen, ja, das habe ich dann irgendwie nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Dazu war ich dann zu K.O. irgendwann. Aber das war tatsächlich, ja, also Eindrücke ohne Ende. Ich bin da abends auch immer nur ins Bett gefallen, weil ich von diesem vielen Gucken und Anfassen und Eindrücke verarbeiten völlig groggy war. Also es war super spannend. Genau, und dann sind wir halt nachmittags erst mal wieder ins Hotel gefahren, weil auch da waren es 27 Grad und anders als das Kongresszentrum war dieses Farmgelände nicht klimatisiert. Und ja, nachdem wir dann fast eine Stunde an dieser Hundevorführung in der Sonne gestanden hatten, waren wir auch ziemlich matschig, weil es war nämlich mittags. Oh. Und dann haben wir noch beschlossen, dann fahren wir jetzt doch mal wieder ins Hotelzimmer und erholen uns ein bisschen. Und sind eben dann abends noch mal kurz ins Kongresszentrum und ja, damit ich dann feststellen konnte, dass ich was gewonnen hatte. Das war ganz cool. Aber ich glaube, die Ja, zweite das. Veranstaltung wäre eher was für mich gewesen. Also ich habe ja doch Ja, also eher die ich fand Neigung sie zu. fand sie beide cool, muss ich sagen. Sie waren halt komplett unterschiedlich. Es fällt mir Klar. schwer zu sagen, ob ich zu einer nochmal hingehen würde und zur anderen nicht. Also ich würde zu beiden, glaube ich, nochmal hingehen, aber ich hätte tatsächlich auch Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Ja, ich merke einfach, dass ich immer mehr zu diesen eher natürlichen Sachen tendiere, weniger dieses Kommerzielle, sondern wirklich mich dafür interessiere, was sind das für Schafrassen, mich eher mit ungefärbter, mit naturbelassener Wolle beschäftige, weil färben kann ich sie dann auch noch selber. Und dann eher Das in der Farbe, stimmt. die mir gefällt. Ja, das stimmt. Nein, aber es war, also wie gesagt, ich fand das zweite insofern cool, weil es eben so, ich sag mal, natürlich war. Das in dem Kongresszentrum hatte halt irgendwie, ja, das hatte mehr so Eventcharakter. Ja, das klingt so ein bisschen nach Das war Boyband. ja nicht ganz so krass, aber es so in die Richtung. Aber es war halt einfach auch irgendwie, ja, so ein bisschen Kultur irgendwie. Also es gehörte zur Kultur dazu, fand ich. Also es war, also beides irgendwie. Ich fand beides irgendwie auf jedes auf seine eigene Art cool. Also es fällt mir echt schwer zu sagen, dass ich eins besser gefunden hätte als das andere. Ja, anzusehen ist es sicherlich schön, aber ich glaube, wieder hingehen würde ich eher zu einem Event der zweiten Art. Ja, das ist halt tatsächlich was. Also das war auch der Grund, weshalb ich da unbedingt noch hin wollte. Ich sagte, ich habe zwar jetzt schon das eine Wollfest und ich habe da auch Geld ausgegeben, aber ich habe gesagt, sowas mit lebenden Schafen und so, das kriege ich halt hier in Deutschland im Zweifelsfalle nicht in der Größenordnung. Ja. Vielleicht mal bei einem Hoffest irgendwo, dass ein Hof dann sowas macht, aber Es ist dass du schon halt schwierig. irgendwie einen Schafzuchtverband hast, der sowas organisiert, also das, glaube ich, gibt es in Deutschland so schnell nicht. Und insofern, ja, wollte ich das auf jeden Fall sehen und erleben. Und das war auch tatsächlich ein Erlebnis. Also das war sehr, sehr cool. Man kam da an, man hat auf der Wiese geparkt, das hat keinen Eintritt gekostet, du musstest irgendwie $5 fürs Parken zahlen. Das war es aber auch. Und also bei Regen stelle ich mir das allerdings als totale Schlammschlacht vor, wenn man komplett über Wiesen laufen muss. Also das wäre bei Regen eine Vollkatastrophe geworden. Und es war auch tatsächlich Gewitter angesagt, aber zum Glück kam dann kein Gewitter. Aber es war echt so. Ja, und im Kongresszentrum, man kann sagen, was man will, aber ein auf 18 Grad klimatisiertes Kongresszentrum ist Oh. top für ein Strick-Event, weil man wenigstens seine Stricksachen alle anziehen kann. Anders als auf den Events hier in Deutschland, wo ich war, wo es jedes Mal so warm war, weil es keine Klimaanlage gab, dass man maximal im T-Shirt rumlaufen konnte, aber auf keinen Fall was Gestricktes tragen. Also das war der einzige Vorteil daran. Mein Mann hat zwischendurch sogar seine Mütze aufgesetzt, weil ihm so kalt war. Also 18 Grad wäre mir auch zu kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eiselkalt. Also ich bin auch jedes Mal, ich habe dann auch tatsächlich zum Stricken mich nicht in den eigentlichen Messeraum gesetzt, sondern ins Foyer, weil es im Foyer einfach wärmer war. Da war es nicht ganz so runtergekühlt, aber auch da war es kalt. Also das ist ja so krass mit diesen Klimaanlagen in den USA. Also ich verstehe das nicht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das fangen wir jetzt nicht mehr an. Ja, ich glaube, damit würde ich jetzt mal so meinen Bericht beenden. Falls noch jemand Fragen hat, stellt mir gerne Fragen, ich beantworte sie beim nächsten Mal oder lest meinen Blog-Eintrag, da habe ich, glaube ich, noch viel mehr geschrieben und ja, wenn euch irgendwas fehlt, ich erzähle gerne noch mehr. Aber vielleicht reicht das für heute mal. Das ist so wie bei der Shetland Wool Week. Da war ich ja auch. Also, wenn mich heute jemand nach der Shetland Wool Week fragt, kann ich immer noch eine halbe Stunde am Stück erzählen. Also macht es lieber nicht. Deswegen, ja, aber das Es gibt einfach geht so ja vielleicht auch per Ereignisse. PM oder so. Ja. Genau. So, aber wir wollten noch Oder du nimmst einfach mal eine anlässlich. Sonderfolge alleine auf. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob ich einen ganz langen Monolog mache und wir den einfach ans Ende hinten dranhängen oder so. Aber ich habe ja auch noch ein Nein, bisschen keine was, Ahnung. also bevor du deine Ankündigung nochmal wiederholst, ich habe ja auch noch ein bisschen was erlebt. Ich gebe zu, es ist nicht Ja, stimmt, viel. da war ja was. Und Entschuldige bitte. das Haupterlebnis ist, glaube ich, auch verpasste Gelegenheiten. Ich war nämlich dieses Jahr, ja dieses Jahr, aber sogar letzten Monat im April, zweimal in Amsterdam. Berufsbedingt, leider immer nur sehr kurz. Und beide Male habe ich mir vorgenommen, zu Steven und Penelope zu fahren. Und ganz ehrlich, das erste Mal war ich 10 Minuten zu Fuß von da entfernt, ja? 10 Minuten zu Fuß. Mit einem Holländer Fahrrad, wahrscheinlich 5 Minuten. Und trotzdem habe ich es nicht gebacken gekriegt. Ich war zweimal Ja, in bist du nicht Amsterdam aus und der ich war Veranstaltung nicht. rausgekommen? Nee, nicht so richtig. Ja, wir waren halt ziemlich eingespannt. Ich habe dafür im Hotel das großartige Frühstück genossen. Also so ein Frühstück habe ich noch nicht gesehen. Erstmal, es ist in Europa und es wird serviert bis 10:30 Uhr. Für mich als Spätaufsteher ist das ja ein wirklich hervorhebenswertes Argument. Und dann gab es halt Naja, aber wenn du wirklich. dienstlich da warst, konntest du wahrscheinlich eh nicht so spät frühstücken, oder? Nee, das war okay. Du musstest nicht so früh da sein, das ist ja sehr fein. Die Veranstaltung ging, warte mal, wann sind die Türen aufgegangen? Um 12:30 Uhr oder so. Also Achso, ja, das ist ja es entspannt. war genug Zeit und wir waren für die Generalprobe erst um 10:30 Uhr oder 11 Uhr naja, geordert sozusagen. Von daher konnte ich tatsächlich ausschlafen, wie ich das genieße, und ein wunderbares Frühstück genießen. Und abgesehen davon, dass die natürlich allen möglichen Kram und ganz viele exotische Früchte hatten und sogar so eine Asia-Ecke, wo es morgens zum Frühstück so eine Art Fondue gab, also so mit Sachen, die man dann in Brühe gart, hatten die. Ich bin ja ein großer Honigfan, genauso wie ich Marmeladen. Ich bin eigentlich alles Fan, was süß ist. Aber jedenfalls, ich mag auch gern Honig und die hatten tatsächlich eine, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon fake war und wie viel davon echt war, aber auf mich wirkte es sehr echt, eine Honigwabe dort stehen. Die war so angestrebt, dann war ein Stück rausgebrochen und dann lief das, da waren, ja, also es war eben so auf einer schrägen Ebene gestellt und unten drunter waren dann einfach so Rinnen, in denen dann dieser dickflüssige, zähflüssige Honig zusammenlief. Das war wirklich einfach wunderschön anzusehen. Es hat lecker geschmeckt. Da waren richtig noch so ganz hauchfeine Wachsplättchen im Honig mit drin. Ist wahrscheinlich total ungesund. Also alle, die jetzt irgendwie auf Gesundheitsapostel machen, bitte mal nicht hinhören. Aber es war einfach ein rundherum schönes Erlebnis. Das klingt toll. Auch wenn ich nicht bei Steven und Penelope war. Und morgens hat es nicht mehr reingepasst. Ach klar, wenn du so lange beim Frühstück warst, ging da natürlich auch nichts mehr. Oder machen die so spät erst auf? Die haben, glaube ich, in der Woche von 10 bis 18 Uhr aufgehabt oder so. Also es hätte auch nicht gepasst. Also ich hätte dann hingehen können, pünktlich zu um 10, hätte dann 10 Minuten gehabt und hätte 10 Minuten später wieder da Ja, sein das ist müssen. auch Das ist doof. alles doof gewesen. Und es ist dann auch blöd, wenn du in so einen Laden reingehst und du weißt, du musst hier in 5 Minuten wieder raus oder so. Das, nee, Nee, das, das macht ja auch keinen Spaß. nee. Deswegen habe ich diese Gelegenheit einfach verstreichen lassen. Und dann habe ich noch in einem, ich glaube, es war bei den Two Knitted Chicks, die höre ich auch ganz gerne. Da geht es eben nicht nur um Stricksachen, sondern auch um ungefähr die Hälfte des Podcasts geht es immer um die Bücher, die sie hören oder lesen. Und ich bin eigentlich kein Hörbuchfan. Ich mag Hörspiele total gerne, so wie Drei Fragezeichen oder es gibt so eine großartige Serie, die ist aber, glaube ich, eingestellt worden mit einem Taubendetektiv in Hamburg. Großartig. Taub oder blind? Nee, blind, stimmt, du hast recht, Genau, blind. weil ich wollte gerade sagen, da habe ich auch schon was von gehört, ja. Der ist großartig. Blind. Ich habe irgendwie 10, 12 Folgen oder so gab es davon, die habe ich alle gehört. Großartig. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber bei Bedarf kann ich das sonst Ich gerne auch nochmal nicht. Ich habe raussuchen. nur eine davon gehört irgendwie. Nein, die sind toll. Und vor allen Dingen hat das so einen Lokalbezug, ne? Also der geht dann durch den Kiez und seine Freundin ist Tänzerin auf der Reeperbahn und für Leute, die in Hamburg wohnen, man kennt dann einfach diese Ecken, über die er redet. Er wohnt, na gut, aber das soll ja hier auch gar nichts zur Sache tun. Also Egal. ich bin eher ein Freund von Hörspielen als Hörbüchern, weil, ja, warum eigentlich? Ich mag meistens die Stimmen nicht, wenn ich Hörbücher höre, sondern ich lese dann lieber selber und meistens auch etwas schneller. Bei Hörspielen hat ja aber einen anderen Charakter. Das ist ja nicht einfach nur, dass dir jemand was vorliest, sondern es ist wirklich ja eine Form von Spiel. Manchmal sind auch noch Geräusche mit dabei. Und dieses besagte Hörbuch, das nennt sich The Themis Files, also ist eher was für Science-Fiction-Liebhaber. Da geht es um eine metallene Hand, eine riesige Hand, die in, oh, jetzt muss ich lügen. Ich will sagen Kanada, aber vielleicht ist es auch einfach Nordamerika, gefunden wird. Und wie sich herausstellt, ist das der Teil eines großen Roboters. Also diese Hand wird wirklich, die Hand ist so groß, dass ein Kind, das da drauf fällt, in dieser Hand im Handteller Platz hat. Und das ist, anders als viele andere Bücher, wie ein Interview aufgebaut. Also es gibt so einen, ja, nenn es den Erzähler, jemanden, der sozusagen alle Partner interviewt und der auch von sich nicht sehr viel preisgibt und der so nach und nach diese Geschichte einfach erzählt. Und das hat mich total mitgerissen. Also es ist eigentlich dreiteilig. Den ersten Teil hatte ich einfach gehört mit einem Audible-Probeabo und der zweite Teil ist Anfang August rausgekommen. Den habe ich dann auch sofort verschlungen, 9 Stunden. Hatte ein knappes Wochenende gedauert und dann war ich damit durch. Und jetzt warte ich halt sehnsüchtig auf den dritten Teil. Aber für Leute, die vielleicht, also entweder nicht so gerne Hörbuch hören oder die auch eher Science-Fiction-Freunde sind, das hat mich total begeistert. Kann ich sehr empfehlen. Das The klingt gut. Themis Files. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich gerade mein Audible-Abo gekündigt. Nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich glaube aber, ich kann ja ein Buch kostenlos mit dir teilen. Ja, bei Gelegenheit. Ich habe im Moment noch so viel. Also Hintergrund war, dass wir im Urlaub festgestellt haben, wir haben noch so viel zu hören Ja. und wir kommen nicht hinterher mit unserem Audible-Abo, weil wir noch zu viel Podcast hören nebenbei. Und wir waren außerdem irgendwie in zwei, drei öffentlichen Bibliotheken, einfach weil wir zufällig immer an den städtischen Bibliotheken vorbeikamen. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir doch einfach auch in Hamburg nochmal, da wir ja da sowieso eine Karte haben und die Jahresgebühr zahlen, dass wir doch einfach auch nochmal aus den Hamburger Bibliotheken, also den Bücherhallen, nochmal was ausleihen könnten, statt immer jeden Monat dafür zu bezahlen an Audible. Ja, klar. Und insofern habe ich jetzt tatsächlich nach, ich glaube, 7, 8 Jahren mein Audible-Abo mal gekündigt. Da Audible war auch nicht sehr begeistert. Die haben mich 5-mal gefragt, bevor ich auf den wirklich Abmelden-Button klicken. Wollen Sie wirklich? Ja. Wollen Sie wirklich? Ja. Wollen Sie wirklich, wirklich? Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich diesen Ja, ich will wirklich Button auch dann endgültig drücken konnte. Jetzt haben sie mich schon dreimal angeschrieben, ob ich das ernst gemeint habe, Also ich kann ob dir ich nicht sagen, zurückkommen will. das hat nichts damit zu tun, dass du so lange Audible-Kunde warst. Ich war es ja nun nur für einen Monat. Oh, falls das gerade hier Geräusche auf der Aufnahme Ja, gemacht solange hat. es nicht dein Weinglas war, ist alles gut, würde ich sagen, oder? Nein, nein, das ist nur der Rest von diesem Knäuel, das ich ja von Hand gewickelt hatte, weil das ziemliche Wollkotze war nach dem Färben. Und ich habe das in einem Messbecher, damit mir das hier nicht quer über den Boden rollt und der war gerade umgekippt. Achso, ja, das Nee, ist aber ja ich war nur nicht so einen Monat dramatisch. Audible-Kunde, weil der erste Monat war ja kostenlos und im zweiten habe ich dann die zweite Folge runtergeladen und selbst da haben die sonst Zinnober drum gemacht. Also ich musste auch, ich weiß nicht wie häufig, auf diesen Knopf drücken und seitdem bekomme ich regelmäßig E-Mails, ob ich mir das denn nicht nochmal anders überlegen möchte oder ob sie mich irgendwie zurückgewinnen können. Von daher, hat nichts mit der Dauer zu tun. Ja, vermutlich, aber es war schon lustig, dieser Abmeldeprozess. Ja. Sehr fein. Ja, aber das war's dann auch schon aus meiner Welt. Ja, aber immerhin, du warst fast bei Steven. Mir ist dafür der andere Steven begegnet, Steven B. immerhin. Die beiden, ja, genau, aber das war tatsächlich, also Steven West ist ja ein extrem sympathischer Mensch, den bin ich ja schon ein paar Mal begegnet hier in Hamburg und auch in Berlin. Und Steven B. ist also auf den ersten Blick noch bunter, noch abgefahren, aber ich fand ihn nicht so sympathisch. Also das irgendwie weiß ich nicht, der war mir nicht ganz so sympathisch, aber das muss ja auch nicht. Ich hatte Aber er war nicht zu übersehen. 2014 den Swans-Kurs mitgemacht bei Steven Ja, West. Und das ich war, erinnere ja. mich. Ja, ich mich auch. Nee, der war einfach sehr umgänglich und sehr am Boden geblieben irgendwie. Also in diesem Kurs, der ist dann auch einfach rumgegangen und wir haben die Pullis abgesteckt und der hat einfach keine Show gemacht, sondern er war einfach ein ganz normaler Mensch, der sich benommen hat wie jeder andere auch. Das fand ich sehr angenehm, sehr schön. Ja. Nee, das stimmt. Also er kommt zwar manchmal, wenn er in den Raum reinkommt, macht er so ein bisschen so Show und hallo, hier bin ich. Ja. Aber sobald er da ist, redet er mit den Leuten, als wäre es dein Nachbar. Also es ist wirklich, also der Genau. ist, finde ich, super. Und da, so sympathisch fand ich Steven B. jetzt tatsächlich nicht. Aber trotzdem, also auch so schillernd, auch so bunt. Ich hatte dir im Vorgespräch schon erzählt, der hatte Schuhe an mit so Sohlen, die beim Gehen geleuchtet haben, so ähnlich wie es das für Kinderschuhe gibt, hatte der so Leuchtdinger an seinen Sohlen dran. Ich fand es sehr spooky für einen Also hat erwachsenen Mann. unser Aber nun Nachbar gut. von oben auch, aber der ist ungefähr 4. Ja, ich wollte gerade sagen, sowas gibt es für Kinder. Da finde ich das grenzwertig und witzig, aber für erwachsene Männer weiß ich jetzt nicht, ob ich es wirklich gut finde. Aber nun ja, egal. Genau, aber kommen wir doch noch vielleicht zu den Dingen, von denen unsere Hörer auch noch was haben. Ja, jetzt, wo doch die Stunde ungefähr rum ist, jedenfalls auf der Aufnahme, wir Oh, schneiden natürlich noch ein bisschen ja. was zusammen, aber gut. Also Aber ich glaube, auf eine Stunde kommen wir locker. alle, die es bis hierhin geschafft haben, wir haben ja unsere Jubiläumsfolge und wir haben uns überlegt, weil Jubiläum hat man ja nicht so häufig, dass wir vielleicht eine kleine Verlosung machen. Nun haben wir lange hin und her überlegt, was wir denn überhaupt verlosen wollen und einfach, um es einfach zu machen, weil wir ja nur auch nicht am gleichen Ort sind und wolltechnisch auch nicht wussten, nachher mag der eine dieses nicht oder jenes nicht, verlosen wir einfach eine Anleitung und ich schaue jetzt mal auf den Bildschirm, wir haben uns über den Wert gar keine Gedanken gemacht. Stimmt, haben wir nicht. Das schreiben wir in die Shownotes. Ja, das schreiben wir in die Shownotes. Also, unter allen, die teilnehmen, verlosen wir eine Anleitung, eine Ravelry, also eine Online-Anleitung natürlich. Und damit die Teilnahme ganz einfach ist, haben wir gedacht, Kommentare könnt ihr sowohl im Blog hinterlassen, für alle die, die nicht bei Ravelry sind, oder natürlich in unserem Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry, für alle die dort sind. Und wir würden von euch einfach gerne wissen, wie habt ihr uns gefunden? Also über die Podcasting auf Deutsch-Gruppe, über einen anderen Podcast, seid ihr über unseren Blog gestolpert, lest ihr vielleicht bei Katrin im Blog mit oder keine Ahnung. Schreibt uns Wie auch einfach. immer. Ja. Genau, und solltet ihr nicht stricken und nicht bei Ravelry sein, überlegen wir uns auch noch, was ihr als alternativen Preis gewinnen könnt. Ja, da finden wir schon was. Daran soll Da es nicht finden wir was, ich scheitern. bin zuversichtlich. Genau, ansonsten, genau, schreibt uns einen netten Kommentar oder auch nicht so nett, wie auch immer. Hauptsache einen Kommentar. Wichtig ist, es sollte drinstehen, wer ihr seid, wie wir euch kontaktieren können. Das ist ja im Kontaktformular, in dem Kommentarformular, im Blog, in den Shownotes muss man ja oder kann man eine E-Mail-Adresse angeben. Das wäre in diesem Falle hilfreich, wenn ihr das tun würdet, weil dann können wir euch über diese E-Mail-Adresse kontaktieren. Genau. Oder schreibt euren Ravelry-Namen dazu, dann finden wir euch dort auch. Und wir haben überlegt, da wir ja normalerweise so in einem 4-Wochen-Rhythmus aufnehmen, dass wir die Verlosung laufen lassen bis Himmelfahrt. Bis zum Tag vor Himmelfahrt, weil wir vermutlich Himmelfahrt aufnehmen, Ihr seht, wir wenn alles sind klappt. top organisiert. Ich weiß nicht mal genau, welches Datum Himmelfahrt Warte, ist. ich habe das vorhin aufgeschrieben. Die Verlosung, also ihr müsst einen Kommentar hinterlassen haben bis zum 24.05. Das ist der Tag, der Mittwoch vor Himmelfahrt. Das klingt gut, weil wir dann Genau, M hoffentlich, wenn, Mitternacht deutsche Zeit. ja, mitteleuropäische Sommerzeit. Genau, wie auch immer. Also wenn wir die erst am Tag später freischalten, gilt das trotzdem. Ihr müsst sie nur bis dahin geschrieben haben. Ja, klar. Also ich glaube, da können wir flexibel sein, weil wir Ja, eigentlich, nicht, dass sich jemand Sorgen macht. nein, nein, nein, nein. Wir wollen das ja auch spaßig und spannend gestalten. Wer möchte, meldet sich einfach. Wer nicht, ist auch okay. Aber wir wollen wahrscheinlich an dem Wochenende aufnehmen und dann können wir sozusagen in der Folge live die Gewinnerin oder den Gewinner ziehen. Jawohl. Ja, Dann also glaube ich, meldet euch zahlreich. wir sind sehr gespannt, was wir so an Rückmeldungen von euch bekommen. Ja. Und dann haben wir es für heute, oder? Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Achso, wo findet ihr uns? Haben wir jetzt natürlich schon alles fast erwähnt. Also in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry. Dann hat Katrin ein weiteres Blog, noch ein projekt.wordpress.com. Da ist auch der Artikel, den wir verlinken werden, über deinen Aufenthalt in Amerika. Genau, also erstmal nur über die beiden Wollfeste, aber ich plane auch noch was über den Rest vom Urlaub zu schreiben, aber das eine hat heute Nachmittag so lange gedauert, dass ich zu den anderen nur noch Notizen machen konnte, Stichworte, und das muss noch irgendwie hübsch werden, bevor ich das veröffentlichen kann. Ja, ist ja kein Problem. Dann sind wir natürlich beide auch bei Ravelry. Katrin als Ketrin, Mit HH oder ohne? Jedes Mal wieder. Ohne. Ohne. Ohne. Also einfach nur Kaite, Käthe, und ich bin Julia 401. Kurz überlegt. Ja, ich glaube schon. Dann bin ich noch Wenn sehr du es nicht unregelmäßig, weißt. ja, sehr unregelmäßig, aber trotzdem immer wieder gern zu finden als Frau.Neumann auf Instagram. Und Katrin, du hast, glaube ich, auch noch einen Pinterest-Account. Ich habe einen Pinterest-Account, wenn ihr sehen wollt, mit was für Ideen ich mich beschäftige, um weitere Schandtaten auszuhacken, von denen ich euch hier berichten kann. Genau. Da findet ihr mich. Oh, jetzt muss ich selber nachdenken. Hast du es gerade vor Augen? Ich weiß meinen Nutzernamen gerade Ich nicht. glaube, das Das ist ist, aber glaube ich, jetzt Käthe mit HH. HH. Genau, das ist Käthe HH. Kann sein, dass da noch ein Unterstrich irgendwo drin ist, aber ihr findet es verlinkt irgendwo. Irgendwo bestimmt. Und ansonsten, Irgendwo ganz bestimmt. vergessen, haben wir natürlich auch noch unseren Shownotes-Blog unter Wollgespräche mit AE.wordpress.com. Und ich glaube, das sind genug Gelegenheiten, uns zu finden. Ich denke auch. Dann Dann sagen wir au au revoir revoir und und tschüss. tschüss.